Questcast Dungeons & Dragons. Keine Zeit für Kuchen. Alrighty, dann legen wir wohl mal los, ne? Hey. Mit dem Reveal nach einer Woche. Eine Woche in Zahlen 1. Eine Woche. Also Situation war ja, dass Azrael sich so beschlossen hat, ein Schal zu werden. Und bei Nix quasi in den Kragen reingekrochen ist. Was ich vor einiger Zeit, ich weiß nicht, wann ich das mal gesagt habe oder ob ich das gesagt habe, deshalb versuche ich das jetzt einfach mal so ein bisschen zu umschreiben, weil Nix hat ja, wie ihr wisst, diese Kapuze auf, dass man halt ihr Gesicht nicht sieht, oft im Schatten ist. Das heißt aber auch sehr halt oft einen, so einen sehr Rogue-typisch, ne, dass man so schön hochziehen kann. Wie heißt denn das? Schal? Maske? Banditen-Mundschutz-Dingsbums. Genau. Ein also Heldenschal. So, Dankeschön. Ein Heldenschal. Genau, also sowas. Das heißt, sie ist halt immer sehr eingepackt. Man sieht eigentlich so nichts von ihrer Haut. Aber Azrael ist ja zum Schal geworden. Das heißt, er ist in ihre Kapuze rein. Und Nix ist es einmal nicht gewohnt, groß berührt zu werden. Aber vor allem ist sie es nicht gewohnt, dass da halt jemand reingeht. Das heißt, um mal so zu erklären, warum der Delay ihrer Reaktion vielleicht da war. Aber was sie dann gespürt hat, ist, als sich Azrael, na, Sascha hat es ja so gesagt, dass sich Azrael einfach noch mehr in ihren Nacken rein gebohrt hat, um da tiefer reinzugehen. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass Kontakt von Nase oder auf jeden Fall Katze Azrael zu Haut passiert ist. Und das heißt, nun passieren bei Nix Dinge, die ein bisschen zeitversetzt kamen. Das heißt, auch sie, weil es tatsächlich relativ lange her ist, dass es das letzte Mal zu dieser Situation kam, weil sie sehr, sehr gut darin geworden ist, Menschenkontakt, Hautkontakt zu vermeiden, Handschuhe, all sowas, Socken stricken. Das heißt, ja, das ist es gar nicht mehr so gewohnt, so aus ihrem, sagen wir mal, normalen Ich rauszukommen. Aber jetzt, nachdem Azrael da rein ist, spürt sie halt, es gibt eine Veränderung in ihr. Und sie kann das gar nicht erst so richtig deuten, und bis es dann quasi so, sie erstarrt, also alles, was ihr quasi seht, ist, dass Nix erstarrt ist. Man hat einfach so eine schwarz gekleidete, kleine, zierliche Statue, bei der so ein eine Katze rausragt. Allerdings, als ihr dann bewusst wird, dass da gerade was passiert, dass sich etwas in ihr verändert, packt sie diese Katze, es tut mir leid, Sascha, und zieht sie aus da einfach raus, um sie einfach so möglichst wegzuwerfen. Auch sehr viel hektischer, als man es eventuell von ihr gewohnt wäre. Einfach nur, um diese Katze weg von sich zu kriegen oder diese Berührung weg von sich zu bekommen. Zu dem Zeitpunkt ist es aber leider schon zu spät. Und man merkt, irgendwas verändert sich da. Also ich bin mir sehr unsicher. Vielleicht magst du da ein bisschen helfen, Henrik, was man für Geräusche hören könnte? Ich weiß nicht, welches Geräusch es macht, wenn abrupt sehr viele Haare abrupt wachsen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das vom Ganzen, was da passiert, also wachst da gerade im Azrael und packst ihn irgendwie runter, sehr rumpelig ja anscheinend aus dem Schock heraus. Und sorry, die anderen haben sich vielleicht so ein bisschen noch nebenher unterhalten, wo das irgendwie gerade eben passiert. Und der ganze Prozess an sich ist schon sehr von außen hin sehr geräuschlos irgendwie. Hören würde man das wahrscheinlich nicht. Du merkst vielleicht so, dass sich irgendwie was tut. So, das kriegst du schon mit. Vielleicht gibt es ein gewisses Vibrieren. Vielleicht gibt es irgendwie was, dass du denkst, dass du irgendwie anders hören würdest oder sowas. Aber du weißt das jetzt und ihr also in dem Moment, wo du auch Azrael so es hörte sich jetzt so ruppig an, irgendwie so ruppig runter machst oder so, ist in dem Moment ja schon die Aufmerksamkeit auf dich, dass die wahrscheinlich tendenziell eher mal zu euch gucken, zumindest die zwei, die euch gegenüberstehen irgendwie, Frau Federschuh und im Hohen. Also vielleicht ist auch Azrael, das kann Sascha gleich sagen, wo genau Azrael gelandet ist oder auf wem, weil lautlos war es garantiert nicht. Das war eine Panikreaktion. In dieser Panikreaktion und in diesem Schwung kippt Nix auch so ein bisschen hinten über und fällt quasi auf den Boden. Ich weiß nicht mehr, ob er matschig war oder ob wir aus dem Matschgelände raus waren. Nee. Aber ich kann euch sagen, die Kapuze rutscht jetzt runter. Und da sitzt eine sehr, sehr verdattert aussehende, panisch aussehende, katzenartig aussehende Menschenkatzenperson mit... Oh, ich hab's verbockt. Ich hab sogar kleine Katzenöhrchen hier dabei. Oh. Ich hab's vergessen. Genau, also Nix sitzt da und ist einfach, sieht fassungslos und panisch aus. Also sie atmet auch sehr, sehr schnell und sie fasst sich quasi so ins Gesicht und auch oben so zu den Ohren. Und man merkt einfach, wie ihre Augen noch größer werden und dass sie nicht damit gerechnet hat, dass da diese katzenartigen Ohren sind. Also ich hatte nachgeguckt, wie die Rasse heißt, nach der sie jetzt quasi aussieht. Henrik, kannst du mir da noch mal kurz helfen? Das ist Tabaxi? Ja, exakt. Ah. Also das ist so quasi, und man merkt, okay, sie hat nicht damit gerechnet, dass da diese Ohren sind oder dass halt auch in ihrem Gesicht eine Veränderung da ist. Sie ist kleiner als quasi eine typische Vertreterin dieser Gattung. Und sie ist, also man sieht sehr viel weiß mit schwarzen kleinen Punkten. Aber ja, man merkt ihr deutlich an, dass irgendwas da nicht stimmt. Also da ist sehr viel Panik, Hyperventilieren und Fassungslosigkeit und Verwirrtheit und vielleicht auch ein bisschen Benommenheit, weshalb sie halt jetzt nicht irgendwie wegläuft oder so. Man sieht, sie ist merklich aufgewühlt und sehr katzenartig auf eine Art und Weise, die sie vielleicht selbst von sich nicht kennt. Und wenn da ein Gespräch war, was irgendwie Imoen und Frau Federschuh geführt haben, ist das jetzt in dem Augenblick auf jeden Fall verstummt. Wie du da so sitzt auf dem Boden und die Katze ruppelig da irgendwie auf dem Boden abgesetzt vielleicht und sitzt da auf dem Boden. Und das Einzige, was euch gerade eben noch, was irgendwie Töne von sich gibt, ist halt dieser See, dieser unruhige. Und wie gesagt, sehr laute, sehr hektische Atmung und vielleicht so nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Und ja. Und du warst hinten rübergefallen, du sitzt noch auf dem Boden, richtig? Ja, genau. Sitzt noch auf dem Boden, einfach wirklich so wie schon fast versteinert, abgesehen von diesem sich selbst abtasten und feststellen, da hat sich was verändert. Also, nachdem nächstes so abgetastet hat, wir sind in der Nähe von Wasser. Ja. Das habe ich ja noch richtig im Kopf. Wie weit ist das ungefähr von uns weg? Das sind wahrscheinlich so, ich würde mal sagen, wahrscheinlich sowas sagen, 5 bis 10 lange Schritte irgendwie, bis ihr dann noch da seid. So weit seid ihr nicht davon entfernt. Der Boden ist schon wieder grasig und der ist auch fest so. Da ist jetzt nicht irgendwie schlammiges Sumpfgebiet oder sowas, aber da könnte man relativ schnell hin, ja. Okay, also nix, nachdem sie sich selbst abgetastet hat, quasi, also zu sagen, sie rennt dahin, wäre jetzt zu viel gesagt. Das ist eine Mischung aus panischem Rennstolpern Richtung Wasser, wo sie halt reinguckt, um ihre eigene Reflexion zu sehen. Und dann hört man auch nur wieder dieses nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Und da ist sie und starrt einfach ins Wasser. Ella geht hinterher schnellen Schrittes, ist eigentlich von, ich sag jetzt mal, von der Optik relativ unbeeindruckt, merkt aber natürlich, okay, wir haben sie natürlich noch nicht ohne Kapuze gesehen, aber ob das jetzt immer der Zustand war oder nicht, ist uns jetzt noch nicht aufgefallen bisher. Deswegen nimmt Dalia das einfach erstmal so hin, ist jetzt aber eher besorgt aufgrund der Reaktion, weil man ja merkt, okay, sie ist gerade auf jeden Fall sehr aufgewühlt und irgendwas scheint nicht zu stimmen und greift deswegen, also ich stelle mir so vor, dass Dalia hinter dir steht und so ganz unbedacht eigentlich also in deine Schulter greift und einfach nur fragt so, hey, ist alles okay? Was ist los? Was ist passiert? Und mit dieser zusätzlichen Berührung, mit der sie nicht gerechnet hat, landet nichts im Wasser. Einfach so um was. So ein kleiner Hecksprung weg. Einfach nochmal so, einfach so dieses Erschrecken und einfach ins kippt ins Wasser. Ich weiß nicht, wie tief das ist. Ich weiß nicht, ob da auch irgendeine Art von Glibber drin ist. Ich werde auf gar keinen Fall die Performance, die Marcel hatte, wiederholen können. Azrael taucht zu neben Dalia auf, guckt sie an. Da, also an. Dass die im Wasser gelandet ist, da bin ich aber unschuldig. Ja, ausnahmsweise. Wie kann er daran unschuldig sein. Gut, das ist was anderes. Ich das Wasser ist aber so, dass du jetzt reingeplatscht bist. Also du bist nicht richtig reingefallen. Da an der Stelle ist es so reingeplatscht, sodass du da jetzt irgendwie, das geht wahrscheinlich maximal irgendwie so maximal hüfthoch, wahrscheinlich sogar eher niedriger, sodass du dich da schnell aufrappeln könntest und auch kiesiger Unterboden und so an der Stelle. Also, ja. Aber auch dir kommt es relativ schnell als Körperreaktion, merkst du, dass das Wasser an den Stellen, wo es deinen Körper berührt, kribbelt. Auch das ist auch ein Thema, was vielleicht sogar sich, wenn du ein paar Momente da drinne bist, sogar bis dahin sogar, wie soll ich sagen, man, ist schwierig zu beschreiben, das Körpergefühl, aber ich würde fast so eher sagen, als ob du irgendwie das Wasser ein bisschen fester an dir dran ist oder so. Als ob das Wasser eher ein bisschen mehr klebt, als Wasser sollte. So. Ich glaube, dadurch, dass Nix gerade sowieso sehr große Probleme hat mit ihrem Körpergefühl, ist es vielleicht so, als würde sie das gar nicht so, also das zusätzlich so merken. Sie merkt halt einfach nur, alles ist falsch, alles ist nicht so, wie es sein sollte. Und ja, versucht halt da auch einfach wieder rauszugehen, weil, ist ja auch alles ein bisschen nass und nasses Leder ist jetzt auch nicht so cool. Das heißt, sie kriecht da einfach mehr oder weniger japsend dann wieder raus und liegt dann einfach nur so neben Azrael und Dalia einfach nur so und starrt in den Himmel und ist einfach nur fertig mit der Welt. Frau Federschuh ruft aus der Ferne nur kurz: Was ist denn passiert? Nichts Wichtiges, alles gut. Und Dalia dreht sich schnell wieder Wasser und hält so helfend die Hand hin, so im Sinne von, dass das Nix sich halt festhalten könnte zum Hochhelfen. Nix liegt einfach nur weiter da und starrt in den Himmel. Eras, der vielleicht gar nicht direkt dahinter stand, ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war er so ein bisschen zurück, also blieb so ein bisschen zurück, beziehungsweise hat nicht sofort aufgeschlossen und hat das Ganze aber von Weitem so mitbekommen und kommt jetzt dann auch tatsächlich zum Ufer und schaut nur so: Was ist hier passiert? Was ist... Oh. Ja, sie sieht auch erst so aus, als sie ins Wasser gefallen ist, also es ist irgendwie ein komischer See. Fast, er rast sich so ins Gesicht. Ha! Ja, ich glaube, du kriegst da oben auch kleine Ohren. Bald sind wir mehr Katzen als Elfen hier. Nein, die sind immer spitz. Nein, da drüber. Na, du hast nachgeguckt. Ja, also er schaut halt nochmal zu Nix und ist gerade ein bisschen unbeholfen, weil er möchte jetzt auch nicht unbedingt so in Nähe des Wassers. Da hat er irgendwie ein zu prägendes Erlebnis gehabt. Deswegen hält er sich erstmal noch ein bisschen zurück und schaut erstmal nur die anderen beiden an. Und was ist passiert? Anja also, hält so kurz die Hand hoch und zeigt so in Eras Richtung, so im Sinne von so: Moment, stopp mal kurz. Hat in der Zwischenzeit auch praktisch in Slow Motion die Hand, die sie ausgestreckt hatte, zunächst zurückgezogen. Beugt sich runter zu Azrael und sagt: Moment, was meinst du mit, das war nicht immer so? Das war ein Scherz. Okay. Sie ist in den See gefallen und dann, um Eras zu ärgern, weißt du, weil ich dachte, er verwandelt, damit er denkt, er verwandelt sich auch in eine Katze. Okay. Dalia ist komplett durch den Wind. Ich glaube, das trifft hier auf alle zu, außer auf Azrael, der scheint ganz gefasst zu sein. Er ist ja schon die Katze, also ich meine, was passiert, wenn wir ihn ins Wasser... Nein. Azrael macht drei Sprünge zurück und buckelt. Ich finde, Eras sollte das mal testen mit einem kleinen Wurf. Ja, ich würde mich auch abstreiten, dass Azrael an dieser Situation irgendwie unschuldig ist, dass nichts im Wasser gelandet ist. Nun, es stand sicherlich am Anfang der Kausalitätenkette, aber ich habe dich nicht ins Wasser geschubst. Ich habe dich nicht mal dazu gebracht, in die Nähe des Wassers zu gehen. Du bist. Ich meine, ich bin froh, dass du mich nicht ins Wasser geworfen hast. Nix liegt einfach weiter da und sagt nur so, auch noch weiter in den Himmel stand. Das Wasser fühlt sich komisch an. Dann kommt doch raus. Hat sich deine Stimme ebenfalls verändert? Nein, sie ist einfach nur sehr resigniert. Oder ich weiß nicht, ob die Stimme. Nee, die Stimme hat sich nicht verändert. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, wie das funktioniert. Nee, du sagst das. Das steht da nicht. Das kannst du einfach sagen in dem Moment. Ja, Sascha? Nix, sag mal, du. Hast du vorher noch nie in den Spiegel geguckt? Oder bist du normalerweise eine schwarze Katze? Oder was ist. Oder bist du normalerweise keine Katze? Was ist. What's the deal hier? Nix Kopf schießt so rum zu ihm. Ich bin keine Katze, ich bin ein Mensch. Ah. Aber ich habe dich nicht bei Vollmond gebissen, oder? Nein, so lange kennen wir uns noch gar nicht. Das war halt schon wieder ein Scherz. Beruhigt euch heute. Nix ist schon wieder kurz davor zu hyperventilieren. Daniel zieht noch die Augenbraue hoch und wartet ab, was passiert. Das soll den Stress lösen. Und Azrael fängt an, so den Sand vom See zu knicken. Leute, alle mal Gras anfassen, tief durchatmen. Was ist eigentlich mit unseren Gästen hier? Sollten wir die noch irgendwie abmoderieren, bevor wir weiter über uns reden? Ich möchte der Emo, und ich laufe so auf die andere Seite von Nyx, damit ich einfach nicht mehr in der Sicht der beiden bin. Ich möchte Emoin eigentlich nicht begegnen. Halt. Das habe ich nicht so ganz verstanden jetzt. Also, ich saß ja auf einer Seite von Nyx und ich bin jetzt einfach nur auf die andere Seite von Nyx gegangen. Ach so. In der Hoffnung, dass ich dadurch aus dem Blick von Frau Federschuh und Immunen kommt. Ja. Weil ich ja eigentlich nicht mal vor denen reden wollte. Der Zug ist offensichtlich abgefahren. Ja. Aber die Immunen behagt mir nicht. Deswegen bin ich wieder aus ihrem Blickfeld zu kommen. Das kannst du gerne machen und aufgrund deiner Größe ist das ja auch absolut gar kein Problem, dass du dich da hinter mehreren Leuten ja schlussendlich verstecken kannst. Und es ist so, dass die anderen beiden an der Position verharrt sind, zugeschaut haben, gelauscht haben. Wahrscheinlich war ja jetzt auch nicht so weit weg, das konnte man ja alles hören so. Und ihr seht dann, wie Imoen schnellen Schrittes herantritt, ein Kurzschwert von ihrem Gürtel löst, das Kurzschwert gen Nix entgegenstreckt und nur durch ihre Zähne zischt, stirb, Doppelgänger! Und ich brauche von euch einen Initiativewurf mal. Oh Mann. Frau Federschuh übrigens nicht. Also die ist abseits, die will ich da jetzt nicht mit reinziehen, aber gerade eben wird euch ein Schwert entgegengestreckt und da hätte ich mal ganz gerne von euch die Initiative-Werte und ich würfe auch mal für Imoen und okay. 13. Wo ist denn Initiative? Ich bin schon wieder blind. 8. Ah, da. Plus 4? Well, also 8 war... Also du würfelst und dann rechnest du da die plus 4 drauf. Oh, 23. Wow. Fucking hell. Oha. Okay. 11. Das war Azrael. Wir hatten die 8. Wer war 8? Das war ich. Dalia. Dalia hat die 8. Und Eras hat es 13. 13, okay. So. Ja. Das war je höher, genau. Genau, je höher, desto eher desto kommt besser. Dran. Genau, dann ist in dem Moment nichts dran als erstes. Das ist zwar jetzt im weitesten Sinne schon eine Kampfsituation, die wir aber trotzdem, wenn ihr euch so, wenn ihr mal Baldur's Gate oder dergleichen gespielt habt, habt ihr ja eine grobe Idee, wie das Ganze grundsätzlich erstmal funktioniert. Die Initiative sagt die Reihenfolge aus. Also erst ist Nyx, dann Eras, dann Imoen, dann Azrael und dann Dalia. Ich berufe euch aber dann auch nochmal auf. Ihr habt eine Aktion und eine Bonusaktion und wenn ihr nochmal reingucken wollt, wenn ihr das Grundregelwerk habt, auf Seite 189 stehen auch nochmal die Sachen drin. Wir halten das aber schön easy und alles. Ich möchte eigentlich viel wichtiger wissen, was ihr in eurem Zug macht und das jetzt nicht hart irgendwie kampfbasiert irgendwie sowas. Könnt ihr natürlich auch, ihr könnt aber sagen, ich hau da jetzt drauf, aber ja, und bei Nyx ist es so, du hast dich ja auch, du bist ja quasi da noch, du müsstest dich ja auch erstmal irgendwie aufrappeln. Das ja auch nochmal. Das ist korrekt, aber... Wie lange war eine Kampfrunde nochmal? 8 Sekunden? 6 Sekunden. 6 Sekunden sogar nur. Ich habe da auch einmal in den Chat eine Quick-Referenz reingetan, was man alles so machen kann. Edel, dankeschön. Sehr gerne. Wenn ich so einen Chat finden würde, meine Güte. Ja. Einfach alles vorbei gerade. Ah ja. Ich mache mir das mal irgendwo anders auf, damit ich euch sehen kann. Also sprechen ist ja sowieso immer drin, ne? Wenn ihr das in dem Moment... Genau. Das ist aber halt in der Regel, also wenn du einen harten Cut machst, dass wir in Kampfrunden sind, dann kannst du halt in der Regel so einen Satz pro Runde sagen. Wenn du jetzt aber sagst, wir machen es locker, damit eine Interaktion, also damit wirklich ein Gespräch laufen kann, dann ist das natürlich ganz dir überlassen, Henrik. Wie streng du das durchsetzt. Ich sag mal so, was in 6 Sekunden, sage ich mal, Sinn macht irgendwie jetzt. Da muss ich jetzt auch, dass wir so ein bisschen, ich will die Reaktion nacheinander, deswegen wollen wir das mit der Initiative jetzt so. Mhm. Was machst du in der Zeit, nach der Reihenfolge irgendwie? Wie reagierst du jetzt auf die Situation? Kann sein, dass ihr einfach sagt, ich hau jetzt drauf oder ich will irgendwas zaubern oder ich laufe einfach weg oder und das Unterhalten auch so ein bisschen in der Reihenfolge. Aber ich ganz so hart. Wie mit Miniaturen hin und her schieben sehe ich es jetzt auch nicht, nein. Okay, also Nyx. Yes, okay. Also, da ist zwar jetzt, sie liegt ja da und theoretisch ist da zwar einiges an Panik gerade, aber sagen wir mal, die Situation, dass ihr ein Schwert entgegengestreckt wird, ist bekannter für sie als plötzlich ein Katzenmensch zu sein. Das heißt, ab einem bestimmten Punkt setzt bei ihr dann halt eher so dieses Routine oder vielleicht sogar schon das ist halt eine Situation, die sie eher kennt. Entsprechend jetzt ist halt die Frage, du hast gemeint eine, also quasi kann ich alle diese Sachen in 6 Sekunden machen? Nee. Eine davon, du hast eine Aktion und eine Bonusaktion. Okay. Und das ist auch nur, wenn du was davon machen möchtest, ne? So wie Henrik das gerade erzählt hat, ist halt jetzt, Wir sind auch nicht wirklich aktiv im Kampf, das heißt, du kannst auch einfach noch ein bisschen... Naja, mir wird gerade ein Schwert entgegengestreckt. Ja, aber gekämpft wird erst, wenn du zurückschlägst. Das ist korrekt. aber jetzt mal, wo genau... Danach ist es, vorher ist es Mord, wenn du zurückschlägst, ist es ein Kampf, genau. Also noch ist es eine Morddrohung, ne? Also. Ja, aber Morddrohungen finde ich halt nicht so gut, ne? Nee, ach so. Das ist auch total okay. Ach so. Ja, ich weiß, es ist überraschend, aber gibt es da sowas wie, also nochmal eine andere Frage, wo genau steht sie? Steht sie quasi über mir und ist das Schwert in meiner Nähe oder wie genau steht sie da? Also sie steht wirklich sie ist erst zu euch rangegangen und hat dann das Schwert gezückt, um es dir dann entgegenzustrecken. Also ist sie auch direkt in Reichweite, sodass du dich wahrscheinlich aufrappeln irgendwie könntest. Worauf dachtest du jetzt? Naja, also die Überlegung ist halt, ob Nix halt überhaupt aufsteht oder gleich sich wehrt. Also im Sinne von, keine Ahnung, Beine wegtreten oder... 6 Sekunden, do it. Okay, dann werden die Beine weggetreten. Beine wegtreten. Das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen Grapple-Zeug, meine ich. Das hatte ich nämlich vorher mal nachgeguckt. Schaff. Ja, ich habe nämlich auch überlegt. Ah, okay. Warte. Ah, wo hatte ich das denn jetzt? Ich hatte eine extra Notiz schnell gemacht und dann ist das natürlich dann nicht rechtzeitig da. 291, genau. Da hatte ich irgendwo noch mal was dazu. Und zwar... Schaff. Nee, das waren die falschen. Ach, shit, ey. Was ist gerade parat? Ich suche mich auch mal. 195 war das. You make a, machst einen Athletics-Check und der Gegner muss auch einen Athletics- oder Acrobatics-Check machen. Je nachdem, was sie möchte. Seht das als das Ring oder ist das... Nee, ne? Es sind an sich die gleichen Regeln wie Grapple, ja. Ah, okay. Ah, stoßen, da drunter sehe ich es auch nochmal, ja. Okay. Also Athletics-Check. Ich mache mir auch... Also Athletics, nicht Akrobatik. Genau, der Stärketeil. Und der Gegner, in dem Fall Henrik, darf sich aussuchen, ob seine Figur Stärke, also gegendrückt mit Gewalt oder quasi ausweicht durch Geschicklichkeit. Okay, dann würfel ich schon mal. Das ist eine 10, also 6 plus 4 mit Dex. Ja, du gewinnst auf jeden Fall. Oh, okay. Also sprich du... Ich habe eine 1 gewürfelt. Ah, okay. Oh. Wir gar nicht weitermachen. Wir wissen alle, was es bedeutet. Oh Gott, was machen wir aus der Situation? Anscheinend ist es ja dann so, du versuchst dich irgendwie so in deiner Position, versuchst du Beine irgendwie wegzutreten, aber das, was irgendwie passiert ist, dass du anscheinend da nur irgendwie mehr oder weniger dich nur sachte irgendwie rollst oder irgendwie ausrutscht und dann liegst du dann wirklich so irgendwie so wie so ein Pfannkuchen im Wasser. Einfach so richtig schön verhedert im eigenen. Nee, ich liege ja mittlerweile auf der Wiese. Ich bin ja gar nicht mehr im Wasser. Ich bin ja vorhin raus und habe angefangen, in den Himmel zu starren. Aber ja, nix ist einfach nur so vielleicht verhedert, ausgerutscht. Alles ist nass und klebrig und eng und haarig und überhaupt unschön. Und mit Gliedmaßen kennt man sich da jetzt sowieso nicht mehr so richtig aus. Das heißt, einfach komplett verhedert. Aber die Gegenwahl wurde auf jeden Fall registriert. Jetzt ist es, glaube ich, ein Kampf. Jetzt, glaube ich, jetzt sind wir dran. Sorry, Leute. Eras. Eras würde so weit wie möglich Abstand zu Imue war der Name? Imuen, okay. Und er würde sozusagen den Cantrip, das Cantrip? Blade Ward. Lückentrieb, Blade Ward wirken. Er streckt sozusagen seine Hand aus und zeichnet ein schützendes Siegelzeichen vor sich und kann dadurch in der nächsten Runde hat er halt, was heißt Resistance? Resistance. Ja, Widerstand. Widerstand, ah, ja, genau. Ja. Gegen halt Bludgeoning, Piercing und Slashing Damage. Genau. Und aber nur damit für dich richtig, Cantrip wahrscheinlich. Ja, nur für ihn so. Selbst, ja. Ich dachte, vielleicht hast du Nyx jetzt beschützt, okay. Wenn er sich da vorstellt, vielleicht wäre es möglich. Aber ja. Genau. Und ansonsten wäre das wahrscheinlich auch der Zug. Ich wüsste jetzt sonst unter nichts weiteres. Ja. Das wäre dann der Zug. Prinzipiell habt ihr ja immer diese Bonusaktion und eine normale Aktion und so. Also die Sachen, die da draufstehen, ihr könnt da schon irgendwie nochmal was rufen und so weiter. Aber die Hauptaktion, klar, das geht da, dafür geht es ja am ehesten irgendwie drauf. Mhm. Genau. Okay. Dann haben wir... Ich habe echt eine Zettelwirtschaft hier. Wo ist mein Zettel? Da bist du. Wir haben jetzt Azrael. Wir haben Gleichstand in dem Moment gehabt mit Imoen. Ich lasse dir aber den Vortritt. Okay, ich würde wahrscheinlich zu Nyx gucken, seufzen und sagen, ja, dann machen wir das wohl und eine Magic Missile casten. Okay. Auf Imran. Auf Level 1, ich glaube, ich habe ja noch gar kein Level 2, ne? Ja. Das heißt, das sind 3d4 plus 3 Force Damage. Da gibt es auch keinen Wurf gegen. Das ist das Schöne bei Magic Missile. Yep. Trefft immer. Ich habe noch mal gerade geguckt, aber ich... Nee. Da hilft nur Shield gegen. 9 Force Damage. Okay, habe ich hier... habe ich nicht einen Magic Missile Zauber hier? Gut, jetzt muss der Fire Spell sein. Naja, auch okay. 9 Schaden hast du gesagt, okay. Magic yes. Missile. Und es gehen so ein paar... Ja, bitte? Ich würde hier noch... ich würde sagen... geh weg von unserer Katzenmensch. Mensch, Katze. Geh weg. Und sie widert dir nur noch in dem Moment, also sie wird von diesen Magic Missiles getroffen, die 9 Schaden, die hauen ja an sich dann schon rein. Was sie aber recht gut zu verkraften scheint, sie ist getroffen davon und so vom ja, da ist der Tank noch lange nicht leer, anscheinend bei ihr. Und sie entgegnet nur, sie hat euch alle belogen! Und entgegnet sie halt in dem Moment nur. Und ist dann jetzt dran, ne? Und was Imoen dann in dem Moment macht, ist, dass sie einen... Die nutzt die Gunst. Also du hast es jetzt wirklich noch einfacher gemacht in dem Moment. Du hast jetzt... der Plan war sowieso, dich jetzt zu grappeln, also in einen Haltegriff zu verstricken in dem Moment. Jetzt hast du sogar noch eine 1 gewürfelt, dass du da auch noch liegst. Deswegen wäre das in dem Moment mit Nachteil. Das heißt, du musst dann, um dich dann zu retten, 2-mal den W20 nehmen und den schlechteren Wert nehmen, um dich dagegen zu schützen. Und einen Haltegriff entkommen kannst du... also wenn du, wir würfeln jetzt gleich einmal, du kannst aber jede Runde diesem Haltegriff auch wieder entkommen, wieder mit so einer Probe. Was wir jetzt aber machen ist, genau, wieder dasselbe mit Wurf auf Stärke. Ja, wobei du hast Stärke und Ray darf sich aussuchen, ob sie Acrobatics oder Athletics nimmt, weil sie jetzt diesmal die Verteidigerin ist. Genau. Ich hab's auch gerade noch mal kurz geguckt. Genau, du wärst dann gepackt, aber du bist halt im Nachteil und ich würfe jetzt gerade in dem Moment mal. Okay. Und? Ich habe eine 3 und plus 6. Okay. Also du hast jetzt zweimal den W20 gewürfelt. Achso, nee, ich habe nur einmal gewürfelt. Entschuldigung, ich habe nur einmal gewürfelt. Ja, es bleibt bei der 3. Okay. Es wird nicht schlechter, überraschenderweise. Schade, goodbye 17. Okay, was passiert ist, sie stürzt sich in dem Moment auf dich, aber nicht mit dem Kurzschwert zuerst, sondern so, als ob sie gerade eben versucht, sich wirklich auf dich drauf zu stürzen, um dich irgendwie am Hals zu packen oder sowas. Irgendwie wirklich, dich irgendwie zu greifen, zu pinnen, irgendwie sowas. Und du kannst, wahrscheinlich ist das auch wieder zu rutschig, aber sie greift in dem Moment daneben und muss ein bisschen Ausfallschritte nach vorne machen, damit sie nicht irgendwie da auch da niedergeht in dem Moment. Greift also daneben und schnauft nur einmal wütend aus als Reaktion. Und wo sie dir sehr nahe war trotzdem in dem Moment, siehst du auch, dass es bei ihr so ist, dass sie sie sah ein bisschen an, wie sage ich das jetzt? Dir ist aufgefallen, dass sie, da sie die Zähne fast fletscht, lange Beißerchen vorne hat. Und dann haben wir Talia. Das ist jetzt alles passiert, also alles komplett normal hier. Was machst du? Alles richtig normal. Talia sagt nur ein ziemlich empörtes: Niemand bedroht hier meine Begleitung. Greift einmal kurz zu ihrem Gürtel mit den 1000 Fläschchen dran, schmeißt praktisch schon, weil sie sich so beeilt, ein kleines Stöckchen mit Dorn in die Luft, pustet einmal und in diesem Moment bildet sich daraus eine Dornpeitsche, die halt auf Imoen geht. Die gute Dornpeitsche. Was das geht, einmal sich so drum wickelt, um sie irgendwie wieder von nix wegzuziehen. Also wirklich, ich glaube, es hackt. Also sowas gibt's hier nicht. Mhm. Oh. Darf ich mich mit Dexterity, also Geschicklichkeit, retten? Steht da ein Rettungswurf? Ich glaube, Dahlia muss treffen, oder? Das ist eine Attack. Genau. Also hier steht, er schafft eine lange, rankenartige Peitsche mit Dorn, trifft auf Befehl Ziele in Reichweite, bei erfolgreichem Wurf ein wenig Stichschaden gegen das Ziel. Ziele der Größenkategorie groß oder kleiner werden 3 Meter in meine Richtung gezogen. Ja. Also, ich muss halt treffen. Okay. Na, ich habe ja in dem Moment Evasion und deswegen gucke ich halt immer noch mal, ob ich da... Auf was darf ich da dann feines? Wir kämpfen also gegen einen Schurken. Hat das Kutschwert nicht verraten? Ich finde das aber super beeindruckend, dass du es einfach weißt, Sascha. Ich mache das jetzt lang genug. Es sind auch nur die Low-Level-Sachen, die High-Level. Das kann aber beeindruckt sein. Okay, dann du. Vielen Dank. Ich appreciate. Also ich bin bereit zum Würfeln. Okay, yes, please. Treffe ich. Kommt da noch irgendwas hinzu? Muss ich irgendwas beachten? Sonst. Wie schnell ist denn jetzt bei dir? Zaubern? Du tust das ja jetzt einfach erstmal zaubern. Also ich habe halt, bei mir kann ich halt sagen, Evasion Elf Imoen is subjected to an effect that allows her to make a dexterity saving throw und ja. Dann... Du kriegst deinen Zauberangriffsbonus auf deine Nahkampfattacke, also auf deinen D20, Dahlia. Das steht bei deinen Spells. Du müsstest einmal Spellcasting Ability haben, Spell Save und Spell Attack Bonus. Aber Evasion würde dann ja bei mir, wenn ich das richtig verstehe... Evasion triggert nicht, weil du wirst einfach nur, das ist eine gezielte Attacke. Ah. Du kriegst da du kein Safe machst, kriegst du keine Evasion. Ah. Ich habe aber leider nur eine 9 dann. Also kann ich jetzt auch nicht wirklich einen Blumentopf mitgewinnen wahrscheinlich. Jetzt guck ich gerade. Besser als meine 1, tröste dich damit, dass ich mich einfach nur in meinem eigenen Kleidung verheddert habe. Also. Ja, Dahlia war ein bisschen zu hektisch, also... Der Trick ist halt, im Sport irgendwas zu benutzen, wo man gar nicht würfeln muss. Immer nur Magic Missile, ja. Ja. Smart. Hab ich leider nicht. Das frisst auch einfach, also ich kann das 3-mal machen und dann war es das auch. So, aber dein Zauber ist jetzt, ich habe ja auch nicht irgendwie jetzt separat nochmal die Rettungswürfe bei mir nochmal, die müsste ich jetzt mir dann mehr oder weniger aus dem Kontext dann hier rausziehen, was ich im Charakterbogen habe. Aber ja, ich habe jetzt hier eine 17 gewürfelt. Du brauchst nicht würfeln. Ach so, das ist ein ganz normaler Angriff gegen deine AC. Ah, okay, gut, okay. Also deine Armor-Class oder eine Rüstungsklasse bestimmt. Ob 16. Dahlia, ja, dann trifft Dahlia nicht. Ja. Okay, die Runde ist vorbei und ich sag mal so. Sehr beeindruckend von unserer Seite aus, kann man schon mal so sagen. Hey, wir haben keinen Schaden gekriegt, oder? Also ich meine, das ist schon... Außer meine Würde. Fair. Das ist natürlich der schwerste Verlust. Tja. Sofort gecrittet. Einfach eine sehr nasse Katze, als sie jetzt am Boden rumrollt. So, ich hatte doch hier irgendwo noch, bevor wir das jetzt hier vergessen, ein bisschen Kampfmusik können wir auch noch mal mit reinbringen. Vielleicht motiviert euch das ja noch für noch mehr Starten. Und die Initiative-Runde bleibt soweit. Die ersten 6 Sekunden sind irgendwie verstrichen. Nix ist wieder dran. Und Frau Federschuh nach wie vor, die gestikuliert da hinten irgendwie was rum oder so, aber dass sie jetzt irgendwie aktiv teilnimmt oder sowas. Und nee, das passiert in dem Moment nicht. Die ist anscheinend noch überforderter mit der Situation, als ihr das seid. Ja. Nix, du bist wieder dran. Cool. Also sind wir immer noch bei diesem 6-Sekunden-Ding oder ist jetzt, Ja, genau, es ist 6 Sekunden pro Spieler, pro Kampfrunde quasi. Okay, alles klar. Dann stehe ich einfach mal auf. Ne? Also ich weiß nicht, ob ich dafür auch würfeln muss bei meinem aktuellen Glück, aber nichts rappelt sich einfach oder versucht zumindest sich aufzurappeln und irgendwie halbwegs zu stehen und dabei so einen Schritt vielleicht wegzumachen von. Also ich weiß nicht, ob es Disengage ist, es ja eigentlich nicht. Das ist jetzt die Frage, ob du im Nahkampf Reichweite bist gerade, dann müsstest du Disengage und aufstehen ist dein halbes Movement. Also du von deinen sechs Feldern 30 Fuß gibst du halt die Hälfte auf, um aufzustehen. Und dann spielt jemand Gitarre. Das war meine Schlaftablettenzeit, sorry. Dave Grohl möchte, dass ich meine Tablette nehme. Sehr gut, genau, und dann muss Hendrik dir einmal sagen, ob du im Nahkampfreichweite bist zum Gegner oder nicht. Dann müsstest du disengagen, sonst kriegst du einen Opportunity-Attack. Genau. Und wenn nicht, dann kannst du halt einfach gehen. Wobei du als Rogue, weiß ich, muss ich kurz gucken, ob du. Bist du schon Cunning? Kriegst du das nicht auf Level 2? Bist du noch erst Level 1, oder nicht? Nee, wir hatten. Level 2. Wir sind auf Level 2 gegangen. Ich muss kurz gucken, was Cunning Action ist. Das Level 2. Ja, zweites Level. Da kannst du als Rogue nämlich den Disengage als Bonus-Action nehmen und kannst dann immer noch was tun, quasi. Das heißt, du könntest angreifen und dann trotzdem abhauen oder abhauen und dann schießen aus der Entfernung. Das ist super, super praktisch. Und es ist Nahkampfreichweite, also das, ja. Ja, das passt sehr gut. Dann würde ich halt aufstehen. Ja. Und Bonus-Action Disengage. Das kann ich nicht mehr sprechen. Disengage. Das ist Schlaftablette schon, das ist so schnell. Das, ganz ehrlich, das wäre ein Traum, wäre das, aber nee. Ja. So, also du bist aufgestanden, ja. Du willst disengagen. Willst du jetzt schon oder willst du vorher die Aktion anders verwenden? Ich überlege gerade, ich würde eine Melee-Attacke machen. Ach so. Ich habe ja Dolche dabei. Ich kann ja auch eigentlich nochmal, ich weiß nicht. Naja, ich hatte ja auch mal ein Bild. Ich kann euch ja auch nochmal ein Bild nochmal schicken. Dann bist du auch. Schicken? Ja klar, dann seht ihr nochmal, mit wem ihr euch ja eigentlich anlegt. Also ähnliches Outfit. Nur weniger nass. Also und weniger bin ich nicht beeindruckt. Bin ich ehrlich. Ich meine, ich habe auch, Kurzschwert ist im Rucksack. Dolche ist es. Okay. Ja. Hast du auch schon Multi-Attack? Oh. Wahrscheinlich noch nicht, ne? Nein. Das kriegen Rogues gar nicht. Oh, naja. Nur. Also in der neuen Edition kommt das jetzt, aber Rogues kriegen. Haben in der Regel nicht zwei Attacken. Bei mir steht schon, aber ich glaube, das hat einen anderen Hintergrund. Das wird einen anderen Hintergrund haben, ja. Du hast ja keinen Charakter. Hast du einen Charakter gebaut oder hast du was abgewandelt? Nein, ich hab den so genommen, wie er ist. Ja, dann bei NPCs und Gegnern ist es was anderes. Ja. Ich fühle mich benachteiligt. Ich möchte auch. Yes. Das ist halt. Das ist sonst krass unbalanciert, wenn man mit einer Gruppe gegen eine einzelne Figur kämpft, wenn die nur einmal zuschlagen darf. Es ist auch also speziell auf zwei Short Sword Attacks auch gebunden. Also ich hätte jetzt, selbst wenn ich es gewollt hätte, hätte ich jetzt nicht zweimal grappeln können oder sowas. Das hätte genau. Es ist ja eine Attack-Action, die jetzt zwar dich zweimal angreifen lässt. Sorry, ich klugscheiße hier die ganze Zeit. Nein, ist wichtig. Ich finde das super. Wissen. Wir brauchen das ja, hier. Ja, bitte. Das ist. Teile. Ja, ja. Das ist auch geil. Wir brauchen das, Digga. Ich kann gar nicht so schnell gucken, wie du das im Buch nachgucken, wie du das schon weißt. Deswegen. Ich google aber auch nebenbei. Ich habe gelernt, dass das so viel schneller ist, als im Buch nachzugucken. Drei Bücher. Ich habe die und Bücher PDF und so und denke immer noch. Ah. Du, ich habe die stehen hier alle. Also wirklich fast alle D&D-Bücher stehen da unter den One Piece Bänden und ich nehme die so gut wie nicht mehr in die Hand, weil ich einfach ja weiß, was ich googeln muss. Und ich habe vorhin sogar noch einfach das Buch in meinen Einkaufswagen gelegt, weil ich dachte, jetzt wird mal Zeit jetzt. Ich meine, jetzt so 3 Wochen, bevor das Neue kommt. Ja, ja. Die Livestreams sind ja jetzt gut, immer schon. Na gut, dann mache ich das vielleicht nicht, ne? Doch, mach mal. Aber warte vielleicht einfach mal die 3 Wochen, vielleicht geht der Preis runter. Also und vielleicht verkaufen dann mehr Leute ihren Bestand. Also einfach Ich glaube, es ist nicht verkehrt, 5e immer noch zu haben, weil das, glaube ich, immer noch viele spielen, aber es ist eh nur sorry, eine dann wir sollten vielleicht zurückgehen. So, sorry. Also ich habe eine Rüstungsklasse von 16. Das kann ich dir schon mal sagen. Du willst also quasi... Wenn du mich angreifst, greifst du mich an. Das ist nix macht, was nix macht. Das ist gerade, also... Wir haben es hier gerade nicht mit einer sonderlich rational handelnden Person zu tun. Wir haben es mit einer Person zu tun, die damit klarkommen muss, dass sie plötzlich eine Katze ist, dass irgendwer sie als Doppelgänger bezeichnet, wenn sie es eindeutig nicht ist, und die einfach klatschnass ist und irgend so ein widerliches Klebewasser an ihr dran pappt, das Eras hat durchdrehen lassen. Also... Wir haben es jetzt nicht mit jemandem zu tun, die einfach die Schnauze voll hat gerade. Also, ja. ich persönlich will es nicht so unbedingt, aber ja, es muss leider sein. Weil sie hat wirklich die Schnauze voll. Okay. Dann musst du da einen Angriffswurf machen. Ja. Ja. Muss ich wohl, ne? Sagt Amoklas 16. Mit was muss ich meinen Würfelwurf zusammenrechnen? Oder ist es einfach nur mein Würfelwurf in all seiner Elendigkeit? Das ist Würfelwurf plus dein Weapon Attack Bonus. Also, das ist in der Regel entweder Stärke oder Geschicklichkeit plus dein Übungsbonus. Also das dürfte bei Dolche deiner Waffe daneben stehen. Dolche ist, glaube ich, Dex dann sowieso. Bei manchen, glaube ich, also Geschicklichkeit. Ja. Aber es ist dann, das sind sehr, sehr viele Zahlen. Aber Geschicklichkeit habe ich halt 18 plus 4 steht hier. Plus das heißt, die 4. Plus 4 ist es. Du hast die 18 ist dein Wert und okay. Die plus 4 ist dein Modifikator. Und es geht eigentlich immer um deinen Modifikator. Das heißt, du nimmst die plus 4 und deine plus 2 für Übungsbonus oder Proficiency, je nachdem, ob dein Bogen Deutsch oder Englisch ist. Das heißt, du hast plus 6 und das würfelst du, das rechnest du auf deinen 20er Wurf hinzu und das ist zum Treffen dann deine Zahl. Muss halt höher. Ja, schade, ne? Wir sind bei 15. Oh! Warum? Was ist los heute? Ich brauche neue Würfel. Aber war schon gut. Die Rüstungsklasse, du brauchst definitiv neue Würfel. Man braucht immer neue Würfel. Ich brauche dringend neue Würfel. Also, beschreib mal kurz das misslungene, den misslungenen Angriff. Danke. Los, Ray, beschreib einfach mal deine Scham und dein Elend, das du gerade hast. Ja, normalerweise ist Nyx eigentlich sehr gut mit ihren Dolchen. Allerdings ist das Problem tatsächlich noch, dass sie klatschnass ist und dass ihre Hände sich auch einfach in ihren Handschuhen anders anfühlen als vorher. Das heißt, sie schafft es, die Dolche zu greifen, aber die Bewegung ist einfach völlig out there, geht komplett daneben. Und man merkt einfach, dass da eine gewisse Art von Unbeholfenheit ist. Also sie hat wirklich ihren eigenen Körper gerade nicht, sie fühlt ihn gerade nicht so, wie sie ihn normalerweise fühlt. Weil eigentlich als Rogue muss sie sich ja eigentlich immer auch sehr, sehr körperbewusst sein. Ne? Gerade wenn man halt auch, ihr habt ja auch schon ihre Vergangenheit so ein bisschen mitbekommen, nicht immer so die allerlegalsten Aufgaben in Ferun übernimmt. Sagen wir es jetzt einfach mal so, sehr diplomatisch. Das heißt, da muss sie normalerweise halt, ist sie sehr, sehr körperbewusst, aber dieses ganze Körperbewusstsein ist einfach für die Katz. Tut mir leid. Dafür ging die ganzen Wochen Prep drauf, für den Witz. Ja, genau. Tut mir leid. Okay, aber deswegen frage ich... Aber ich sage 3 Monate gerade an diesem Witz. Deswegen frage ich nochmal, weil das ja eigentlich, ne, da ist der Misserfolg jetzt schön eingebaut in das Ganze, was wir jetzt die ganze Zeit sehen, was cool. Da passiert. Ja. Eras, du bist dann. Jo, Eras war ja erstmal relativ passiv vor 6 Sekunden. In diesen 6 Sekunden hat er dann durch die schon eher aktivere Kampf oder durch die aktiven Kampfhandlungen der anderen dann jetzt auch umgeschaltet und würde versuchen, einen Ray of Frost auf Imoin zu werfen. Genau, das würde dann sozusagen die Hände nach vorne schleudern und ein ja, blau-weißer Lichtstrahl mit Eiseskälte würde dann auf das Ziel losfeuern. Das heißt, ich würde dann erstmal schauen, ob ich treffe. Da habe ich eine 20 gewürfelt. Sehr gut. So. Und der Schaden wäre dann Kälteschaden von 7. Kälteschaden, da kann ich nichts sagen. Das ist so. Und auch wenn ich da keinen Saving Throw gegen haben darf, dann vorwiegend ASE eine 20. Ne? Ja, ja. Das ist vor allem auch wieder zum Treffen. Das ist kein, du musst da keinen Save machen. Wieder so ein, das ist ja, ich habe immer dann so einen typischen Fireball im Kopf, wo ich dann zumindest dann nochmal einen Saving Throw irgendwie machen darf. Ja, dann ist das super. Ah, sorry. Ja. 7 Schaden. Und die Geschwindigkeit. Ja, 7 Schaden. Und für die nächste Runde ist die Geschwindigkeit reduziert auf 10 Feet. Okay. Okay. Ja, der Strahl, so wie du ihn beschrieben hast, fällt auf sie drauf und trifft sie so seitlich irgendwie, wo sie noch sehr beschäftigt ist. Und sie, auch das steckt sie ziemlich standfest ein, immer noch. Und konzentriert sich nach wie vor immer noch auf den Kampf direkt vorne. Dreht sich nicht um oder wirft ihr irgendwie einen finsteren Blick zu oder sowas, sondern richtet sich nach wie vor gen Nyx. Klopft so einfach so ein bisschen das Tauwasser ab. Naja, es hat schon getroffen. Das war ja auch okay. Hat ja sehr, sehr gut funktioniert, aber es ist irgendwie so, ja, wen anders hätte das jetzt wahrscheinlich schon umgeworfen. Oder halt stark gefrostet oder so, noch mehr und Aber trotzdem, Azrael. Oder hast du noch was? Ja, was? Zur Einschätzung, wie weit entfernt steht Eras von Nyx und Emoen? Nicht in Nahkampfreichweite, aber schon noch einen Ticken weiter. Also das könntest die Distanz könntest du in einer Runde auf jeden Fall könnten alle in einer Runde überwinden. Ja. Dann würde er noch einen Schritt zurückgehen. Ein paar Schritte zurückgehen. Okay. Dann wärst du auch. For reasons. Ja, okay. Okay. Achso, er würde auch so noch so ein paar Schritte zurückhüpfen, einfach um ein bisschen Abstand zu halten. Ja. Und spuckt dann einen Firebolt. Das ist leider wieder nichts, wo du einen Safe kriegst, sondern eine Attacke für mich. Das ist einfach so ein kleiner Feuerflip-Spruch. Aber mit einer 10 würde er wahrscheinlich nicht treffen. Ja, du meinst ja 16, das ist die ja 10, ne? Ja, der schießt an ihr vorbei und er ruft so, verschwinde endlich! Und das war mein Zug. Huch, jetzt habe ich das geschrieben, was Dalia es gemacht hat. Halt, das Firebolt, da. So. Ja, Immon lässt sich da nach wie vor immer noch nicht von irgendwas irgendwie hier, das, was ihr entgegengeschleudert wird, irgendwie beeindrucken. Und ist immer noch zielgerichtet, irgendwie was gegen Nyx zu tun. Und versucht wieder, dich in einen Haltegriff irgendwie zu verstricken. Erneut. Und ich würde wieder würfeln dann dafür. Wie gesagt, ne? Wir hatten ja gesagt, ich darf muss Stärke, du Stärke oder Dex. Genau. Ja, okay. Und diesmal kein Disadvantage bei Ray, ne? Ja, genau. Da ist jetzt, das ist ja aufgelöst wieder. Also nur quasi dann Geschicklichkeit plus Würfel. Also du nimmst deinen Acrobatics-Wert. Achso, Entschuldigung, Acrobatics. Ah, okay, dann sind wir bei 10. Ich will auch mal einen Acrobatics-Wurf. Ding nehmen. Scheiße. Als es mir gelingt zur Abwechslung mal was, bitte sag ja. Ich habe nur eine 5. Oh Gott sei Dank. Und es ist wieder. Es ist wieder so, sie stürmt dir irgendwie entgegen mit zwei schnellen Schritten, versucht. Und jetzt kannst du es auch klarer sehen. Sie versucht, will wohl quasi dich am Hals packen, um sich hinter dich quasi, um dich irgendwie so fast, ja, in Gewahrsam zu nehmen mit so einer Schwertbewegung auch. Greift dann aber auch wieder knapp irgendwie ins Leere. Dein Ausfallschritt oder hat anscheinend in dem Moment geholfen. Sie hätte durchaus auch, sie wäre in Nahkampfreichweite gewesen, um dich wahrscheinlich viel einfacher mit der Waffe zu treffen, aber sie versucht dich halt irgendwie immer zu greifen. Interesting. Und sie schreit den anderen dann entgegen nochmal. Ich weiß, was Doppelgänger sind. Sie sind Lügner und sie haben euch hintergangen und werden euch immer hintergehen. Kann ich dazu auch was schreien? Wenn du ja, dran bist. Hm? Bin ich dran? Ich weiß es. Nee, bin ich nicht. Hier geht so ein Redestein rum. Ja. Diplomatie. Der Redefuchs, oder wie war das? Ist ja der D&D perfekte Realitätsflucht, weil man hat einen aktiven Kreis von Freunden, mit denen man Zeit draußen verbringt. Man kriegt jede Nacht 8 Stunden gesunden Schlaf und ist am nächsten Tag vollständig erholt. Boah, das ist einfach ein Traum. Das allein ist die Realitätsflucht für die Erwachsenen unter uns. Das klingt wirklich nach einem Fantasy-Spiel, ja. Ja. Eindeutig Fantasy. Also ganz ehrlich, die eine Superkraft, die ich auch gerne hätte im Leben, wäre halt einfach Schlaf, immer schlafen zu können, wenn ich das möchte, oder ja, erholt aufwachen. Ja. So dieses, ich bewundere auch also den Mann meiner Mutter, der war Taxifahrer und er war bei der Bundeswehr. Alter. Der kann sich hinlegen, die Augen zumachen und ist weg. Ich dachte gerade, gleichzeitig? Wie geht das denn? Nicht gleichzeitig, der war Taxifahrer für die Bundeswehr. Also ein Freund von mir musste tatsächlich für generelle Taxi fahren quasi in der während seiner Bundeswehrzeit, aber das ist wieder was anderes. Dalia. Wie weit steht Dalia in etwa entfernt? Und allgemein, ich bräuchte, glaube ich, mal gerade eine Übersicht, wer in etwa wo steht. Ich bin mir nämlich gerade nicht ganz sicher, ob ich das richtig auf dem Schirm habe. Also gerade eben am nächsten, gehen wir mal vom Zentrum aus des Geschehens, gerade eben mit Nyx und dem Owen. Die sind ja miteinander wirklich dann fast so ein bisschen verkabbelt und versuchen sich irgendwie immer zu greifen oder zu schlagen. Asre und Era sind ja so außerhalb der, ich sag mal, Nahkampfreichweite auf jeden Fall rausgehüpft, so ein bisschen, haben da ihre Sachen weggeschossen und sind etwas weiter weg, um nicht ins Kampfgeschehen direkt eingebunden zu werden. Bei dir ist es so, du bist halt wirklich noch so zwischen den beiden Parteien mehr oder weniger jetzt, weil das letzte Mal hast du dich ja noch nicht bewegt, du hast ja deine Bornpeitsche versucht und könntest eher näher ran, direkt, um Nahkampfreichweite zu haben. Du kannst da bleiben oder du könntest dich zurückziehen noch weiter, um dann, dass Imoen dich theoretisch nicht im ersten Zug gleich packen könnte oder was auch immer sie macht. Die packt jetzt einfach alle. Pickepacke. Ja, nee, das, ach Mist, jetzt geht das nicht auf, was ich eigentlich machen wollte. Oh. Ja, erzähl. Ich will ja nicht, dass jetzt auch noch nichts Schaden nimmt. Feuerball. Und trocknet sie immerhin mal, ne? Also quietscht vielleicht. Alle hören hier einfach nur so quietschenden Stoff. Und einfach so nasse Geräusche jedes Mal, wenn sich nichts bewegt, hört man einfach nur so, so ekelhaft nasse Geräusche. So wie wir alle gerade eben bei 33 Grad in der Wohnung. Ja, und uns halt gehen auch nur Geräusche ab, ey. Ah. An warmen Tagen nehme ich immer Podcasts auf, aus Gründen. Ich weiß auch nicht wie. Aber wirklich immer, es ist 30 Grad, es sind 27 Grad. Ich habe safe einen Podcast am Aufnehmen für den Abend. Letzten Sommer habe ich immer, wenn es super heiß war, Beat Saber gespielt. Auch super clever. Super clever. Danach willst du nie wieder irgendwas. Aber gut für den Kalorienverbrauch. Ja. Oh, und Gewitter kommt. Also wenn plötzlich die Aufnahme explodiert, wisst ihr Bescheid. Nicht doch. Okay, ich riskiere es einfach mal und hoffe, dass das, was ich mir jetzt gerade hier ungefähr mit Pünktchen auf meinem Blatt notiert habe, von der Entfernung her stimmt. Und ich nicht nichts treffe. Und Glück, dann, Leute. Ich glaube auch, vor allem bei meinem Würfel. Ich hatte zwar erst einmal, aber naja. Dalia jedenfalls macht ein paar Schritte zur Seite, ja, dass sie praktisch neben nichts stehen würde. Also wirklich relativ nah neben ihr und vor allem auf einer Höhe in Richtung von Imoen. Und haut Imoen eine Donnerwoge entgegen. Ja. Die ist, glaube ich, soll sie quasi weg in der Position wegpushen, so, ja. Ne? Wenn ich den also, Spell ich jetzt bei Baldur's Gate so im Kopf hab. Ja, ich hatte mir notiert, jede Kreatur in 4,5 Meter Nähe muss einen Konstitutionsrettungswurf machen. Bei Misserfolg erleidet die Kreatur 2W8 Schallschaden und wird 3 Meter von mir weggestoßen. Und da hast du dein Saving Throw. Oh, na endlich! Ich dachte schon, ich darf den gar nicht mehr nutzen. Aber so. Wenn bei erfolgreichem Rettungswurf erleidet die Kreatur immer noch halbe Schaden und wird nicht weggeschleudert. Ja. Genau, und der Dodge halbiert halt den Schaden auch beim Misserfolg und nicht Dodge, aber das, was Henrik hat und wenn er ihn schafft, kriegt er gar keinen Schaden. Ja, gar keinen Schaden. Wenn ich schaffe, kriege ich halben Schaden. Aber ja, genau. Okay. Und? Also, mein Evasion erstmal. Das war... Das ist... ist es der? Ach, ich musste gerade noch mal gucken, ob ich irgendeine Resistance habe, aber nee, leider nicht. Okay. 20 plus 7. Oh, come on. Es war, die anderen Bögen waren alle scheiße. Was ist ein Kampf, ey? Die waren alle scheiße jetzt in dem Moment, aber du zauberst jetzt... Ich mache immer noch halb. Also ich mache immer noch halben Schaden, immerhin. Also darf ich zumindest 2W8. Ich meine... Nee, durch die Fähigkeit von Henrik, Evasion. Wenn er es schafft. Genau. Ja. Durch Evasion verhindert er allen Schaden. Ja. Aber trotzdem, was der Schaden an sich, genau, der Schaden wird in dem Moment nicht verursacht. Was aber passiert ist, dass jetzt in dem Moment schon, wie viel war die Maximalreichweite? Was stand da? Wie weit das feuert? Mehrere Meter? 4,5 Meter. Also jede Kreatur in 4,5 Meter Nähe kriegt, also du musst halt diesen Konstitutionsrettungswurf machen und wenn ich getroffen hätte, wäre Imuen jetzt 3 Meter geflogen, aber das war ja nichts. Sie würde trotzdem die 3 Meter, weil die Energie wird ja trotzdem aufgewandt. Ich würde die Energie wird trotzdem aufgewandt. Sie kann es quasi dadurch, dass sie wie so eine akrobatische, seltsame Höchstleistung verbringt, kann sie die Energie irgendwie so umsetzen, dass sie halt trotzdem die 3 Meter, sage ich mal, weggedrängt wird in dem Moment, aber sie sieht nicht so aus, als ob sie irgendwie davon Schaden bekommen hätte. Aber Nyx ist ja auch noch mal mit dabei. Fläche ist es ja und nicht auf eine Person, richtig? Ist es? Weiß ich nicht. Steht da wahrscheinlich dann bei den Zaubern. Aber es ist ja... Nee, deswegen hatte ich mich ja... Also deswegen hat sich da ja eben nichts gestellt, damit es halt eben von uns weg ist. Okay, Positionierung. Weil sonst da, okay, genau. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Okay, nix. Entschuldigung. Dankeschön. Alles gut. Okay, dann... Ich wollte nicht, dass nix jetzt auch noch fliegt. Das wäre einfach wieder zurück ins Wasser. Ja, ich bin mir auch ganz sicher, so wie wir gerade würfeln, das wäre der Fall gewesen. Ja, wäre einfach ertrunken wahrscheinlich in der Pfütze. Nein. Wir haben zwar abgemacht, dass ne, kein Tode hier, aber so wie wir heute würfeln, hätte es mich jetzt auch nicht mehr gewundert. Wir haben es somit dann Runde 3. Ihr habt Imoen noch weiter weggeschleudert jetzt in dem Moment und da breche ich jetzt kurz einmal die Regel und sie bellt euch dann entgegen zu Kampfrunde 3. Und da können wir jetzt alle kurz einmal drauf eingehen. Da will ich jetzt nicht gleich wieder. Wir machen kurz den Kampf auf Pause. Sie positioniert sich nochmal aus dieser Ausweichaktion euch nochmal gegenüber und brüllt euch dann entgegen. Warum verteidigt ihr diesen Doppelgänger? Das ist unser Doppelgänger. Lass die Finger von ihr. Ich bin kein Doppelgänger. Ja, selbst wenn. Ist doch egal. Ich bin kein Doppelgänger. Ja, das ist Mensch. Okay. Das ist okay. Das wirft dir keiner vor. Das Monster hat seine, mir das vor. Das Monster hat sein Aussehen geändert. Es hat jemanden kopiert. Jemanden, der wahrscheinlich schon lange tot ist. Um euer Vertrauen zu erwecken. Wer sagt denn, dass du nicht ein Doppelgänger bist? Was, ich? Was? Ich? Ja, Emil, du. Du lenkst nur ab. Das ist es. Und dann drehe ich mich um und sage, sie ist ein Doppelgänger, tötet sie. Oh, okay. Ist komplett auf Krawall gebürstet. Was für eine geile Taktik. Sie ist kein Doppelgänger, du bist ein Doppelgänger. Auf die mit Gebrüll! Ja, das hat ja jetzt nicht irgendwie die Allianzen verschoben oder sowas. Mhm. Das ist ja alles so, ah ja, stimmt, da können wir sie eigentlich angreifen, hast recht. Nein, ich versuche ja nur diplomatisch zu verhandeln. Ich finde nicht, dass was immer sie ist, sie ist unsere, das hatte ich gar nichts anzugehen. Und wenn sie uns was tut, dann werden wir sie in den See schmeißen und nicht du. So. Oh, wir fliegen die Herzchen im Chat. Ich will nicht in den See. Der war kalt. Ja, du bist ja auch kein Doppelgänger, also kommst du nicht in den See. Ist alles gut. Danke. Wie gesagt, ich pausiere mal gerade eben wo ist die Kampfmusik jetzt da? Ich pausiere das jetzt mal gerade eben vorsichtig erstmal. Ja, mir ist auch warm. Will mir auch die ganze Zeit hier irgendwas entgegenfächern, aber ich habe nichts. Ich brauche den USB-Ventilator. Und sie steht noch immer da kampfbereit und schaut so, was ihr jetzt macht. Also sie müsste halt wahrscheinlich die Hälfte, sie könnte wahrscheinlich innerhalb einer Kampfrunde auch wieder, das sind ja so 3-4 Meter ungefähr, was ihr an Distanz da jetzt gewonnen habt. Sie könnte wahrscheinlich im selben Zug auch wieder rüberlaufen und angreifen, aber sie wartet erstmal ab und mustert. Und ist vielleicht für einen Moment jetzt verwirrt, warum ihr alle damit fein seid. Und ihr habt noch so ein bisschen, ihr könnt den Moment noch ausschmücken, weil sie jetzt... Sie ist nicht die einzige Person, die verwirrt ist. Vielleicht sagt noch jemand was dazu, der keine Katze ist, weil ich habe das Gefühl, meine Autorität wird hier nicht anerkannt. Nix, mach's einfach nur so, hebt einfach nur die Hände und sie ist ja auch katzig. So oder so, was ist euer Problem mit ihr? Und Dalia gestikuliert so wild in nix Richtung. Doppelgänger sind Monster, die andere umbringen, nur des Profites wegen. Eure Freunde umbringt einfach und sie ersetzt, damit sie euch als nächstes umbringen können. Okay, seid ihr noch nie einem Doppelgänger begegnet? Ach, wahrscheinlich doch. Beantwortet meine Frage nicht. Was hat sie, und dann gestikuliert wieder energisch in Mix-Richtung, euch, und sie gestikuliert in die Richtung von Imoen, getan? Doppelgänger, diese Monster haben mir in der Vergangenheit einiges. Die Frage ist doch, was sie euch getan hat. Sie hat euch doch wahrscheinlich in das Licht geführt. Ich habe niemanden in das Licht geführt. Sie kann super stricken. Also zuletzt haben wir... das Gasthaus auf Vordermann gebracht und Kuchen gegessen. Und sie strickt wunderbare Socken und Handschuhe und begleitet uns und hilft uns das Dorf was ist euer Problem? Wo habt ihr sie kennengelernt? Hat sie irgendetwas Seltsames getan? Hat sie euch nach Geld und Wertsachen gefragt? Trägt sie Geheimnisse von euch? Nur das Kuchenrezept. Ich würde sagen, gute Frau, kennt ihr diese explizite, nach Katze aussehende Menschenfrau? Schön. Und ich zeige auf nix. Das wäre der erste Doppelgänger, der nichts Böses im Schilde führt. Ich bin kein Doppelgänger. Gut, Doppelgänger, was bist du stattdessen? Ich bin ein Mensch. Sprach sie und ihre kleinen Schnurrhaare wackeln dabei so. Und sie sieht einfach nach einer sehr, sehr nassen, sehr, sehr großen, auf zwei Beinen laufenden Katzenfrau aus. Nicht nach einem Menschen. Guck, sie sagt, sie ist ein Mensch, also ist sie ein Mensch. So, Punkt. Könnt ihr jetzt gehen oder müssen wir euch weiter verprügeln? Verprügeln? So nennt man das ja. Ihr seid angefrostet und angekokelt. Wir sind nur ein bisschen sandig. Also ich finde, bisher lief es zu unseren Gunsten. Es war auch ein bisschen anders geplant, muss ich sagen. Also in meinem Kopf hatte ich gedacht, ich schaffe doch wohl zumindest einmal ein Grapple. Aber naja, so ist das halt manchmal. Ich dachte auch, ich mache einen coolen Move vom Boden aus und kick ihr die Beine weg. Aber wir haben alle gesehen, was draus geworden ist. Ne? Eine fiege Quietsche. Naja, immer die Zauber haben noch gut funktioniert. Sie, aufgrund, was ihr so erzählt habt und dass du immer nur gerufen hast, dass du ein Mensch bist, sie meint dann zu dir nix und zeigt so sachte mit dem Schwert, verwandelt euch erneut. Macht das nochmal. Ja. Menschen können sich nicht so verwandeln. Ich wünschte, das würde stimmen. Okay, also ich würde jetzt nochmal würfeln, Henrik. Okay, ist die Frage, siehst du das noch als Stresssituation an? Definitiv ist das eine Stresssituation. Also dann sagen wir, dann ist es so, also der DC bleibt, hätte ich gesagt, den wir jetzt den letzten Male gesagt haben, aber ich würde schon, das ist ja, die Grundschwierigkeit, aber wenn du sagst, es ist schon immer noch eine Stresssituation, hätte ich fast eher 16 gesagt schon. Ja, lass mal 16 in dem Moment nehmen. Ich habe eine 6 gewürfelt. Oh, okay. Passiert gar nichts bei nix. Ich stehe aber nur da und ist weiterhin nass und katzig und nass und haarig. Guck, sie verwandelt sich nicht. Sie ist offensichtlich ein Mensch. Weiß nicht, wie man sich verwandelt, sagt sie und schüttelt so ihre Arme, was aber so ein bisschen schon so was Katzenartiges hat, wie wenn sich eine Katze schüttelt, wenn sie sehr nass ist. Das Wasser aber... Ja? Mach euch. Das Wasser wäre auch inzwischen, also das bleibt jetzt nicht immer noch angekleben. Also jetzt ist es so langsam wirklich nach dem... Ja, nach dem, aber ne, war trotzdem nass. Ist trotzdem also nass. Klamotten. Wasser also ist nass, außer ja. der quasi das Feuer von eben war trocknender, als ich dachte, ist nichts weiter nass und nicht begeistert für diese Situation. Das kann man schon mal so zusammenfassen. Mhm. Und völlig ungefiltert und völlig unreflektiert sagt Eras dann: Ah, deshalb habt ihr nach diesem Buch gesucht. Oder nach einem Buch. Was für ein Buch? Sie ist verflucht. Ich bin verflucht, ich suche... Das Buch der Doppelgänger natürlich, was denn für eine doofe Frage, Mann. Ich bin kein Doppelgänger, ich bin verflucht. Ich weiß. Ich sei nur verzweifelt. Ah. Das ergibt so Sinn. Das heißt, ihr habt einen Tabaxi-Fluch. Ich habe das Problem, wenn ich jemanden berühre, dann kann es sein, dass ich die Form dieser Person annehme. Ich kann es nicht kontrollieren. Oh. Aber ich war noch nie eine Katze. Ich hatte noch nie so viele Haare, sagt sie und zeigt so auf ihr Gesicht, wo einfach ein sehr schön schwarz-weißes Muster zu sehen ist. Azrael tappert nochmal so hin und patscht so das Bein, nur das Bein. Ich wollte aber so einen kleinen Sprung weg. Du hast schon genug angerichtet. Ich bin haarig wegen dir. Was ist daran denn schlecht? Kann Eras auf Basis der visuellen Eindrücke und vielleicht auch so ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht Magie schnuppern, ist es so, dass, also kann er feststellen, ob das wirklich einfach nur eine Verzauberung ist oder ob Nix für den Moment tatsächlich in den Körper einer Tabaxi geschlüpft ist oder ob das wirklich eher, ja, so ein Zwischending zwischen Mensch und Katze ist und nicht wirklich Tabaxi, was ja schon legitime Lebensform so für sich ist. Nicht, dass das jetzt nicht legitim wäre, aber you get the idea. Danke, dass du nächstes Zustand legitimisierst. Das ist erlaubt. Das ist okay. Dankeschön. Du möchtest das Richtung, was siehst du denn da am ehesten jetzt, unter welchem Gesichtspunkt möchtest du da jetzt irgendwie dein Wissen irgendwie kramen? Also wenn es jetzt ein Fluch ist, hätte ich Arcana gesagt. Arcana. Mhm. Wahrscheinlich. Das kannst du gerne probieren, dass du einfach nochmal abschätzt, ob das irgendwie so passt oder was dir dazu einfällt. Und dann kannst du einfach mal würfeln und dann kann ich dir so ein bisschen was sagen oder nicht. Eine solide 23. Okay. Aufgrund der Informationen, die du jetzt soweit grundsätzlich hast, ist es so, dass es natürlich Flüche jeglicher Art gibt. Also es gibt und Flüche auch, die den Körper verändern, die es gibt Gegenstände, die natürlich auch verflucht sind, die sowas machen. Du kannst jemanden so verfluchen. Aber ihr habt sie ja vorher mehr oder weniger so wahrgenommen und sie ist dann ja irgendwie jetzt Katze geworden. So. Also entweder ist es ein Fluch, der sehr speziell ist, so, also fast fein abgestimmt irgendwie auf sie, oder es ist irgendwas anderes so noch im Busch. Aber das ist schon, müsstest du wahrscheinlich noch mal ein bisschen länger irgendwie mal zu nachforschen. Mhm. Aber das wäre schon sehr abgestimmt alles. So wie, fast wie so ein Racheakt auf eine Person, dass dann unter bestimmten Voraussetzungen das passiert. Das ist nicht einfach, zack, dir fallen jetzt alle Sachen runter oder sowas. Du bist verflucht, sondern... Okay. Nix, wollt ihr uns vielleicht erzählen, was mit euch los ist? Wollen wir vielleicht erstmal diese andere Frau hier loswerden? Das ist privat. Das geht ja, genau. Sich gar nichts an. Geschlossene Gesellschaft, wir klären das unter uns. Wir melden uns. Jetzt, wo wir alle wissen, dass da hier irgendwas nicht stimmt, dann müssen wir das erstmal klären. Husch. Sie senkt die Waffe zumindest und hockt sich so abwartend einfach erstmal so hin und stützt sich so ein bisschen auf ihr Kurzschwert, sachte. Und ist wohl anscheinend ja ein bisschen entspannter, aber traut dem Braten hier irgendwie noch nicht so ganz, was da irgendwie ist. Und sie schaut auch schon immer noch fast ausschließlich Nyx an. So, ob wie sie sich bewegt, ob sich irgendwas schon wieder irgendwas anderes verändert, wie ihre Körpersprache und so ist. Aber du sagtest ja, das ist alles sehr unsicher, sehr... Ja, also definitiv halt von, man merkt, irgendwas ist tatsächlich einfach, ich will nicht sagen anders, aber sie bewegt sich definitiv anders als vorher. Also auch schon so, sie zupft sich auch nachdem sie jetzt offensichtlich nicht mehr angegriffen wird, zupft sie sich auch so ihren Handschuh runter und guckt sich ihre Handpfotensituation so an. Auch haariger, als sie es gewohnt ist, offenbar. Also sie ist jetzt gerade schon so ein bisschen fast wieder abgelenkt von allem und guckt halt so ihre Hand an und bewegt so ihre Finger und guckt sich diese Haare an und die Struktur. Ich würde mal nur mal zum Einschätzen nur noch mal für mich einen Perception-Check noch mal irgendwie noch, nur noch mal machen, um das Ganze so ein bisschen, wie viel sie eigentlich davon so wahrnimmt. Okay. Dann kann, nur damit ich das ein bisschen einschätzen kann, auch soweit von ihrer Seite. Okay. Und sie wartet da. Nicht in Lauerstellung, aber sie wartet da und traut der ganzen Sache irgendwie so nicht und mustert dich weiter. Nix spürt das und guckt einfach nur so hoch und die Augen verengen sich so ein bisschen. Sie neigt sich so ein bisschen zu Azrael. Ich mag sie nicht. Ich auch nicht. Ich wünschte, ich hätte sie aufgespießt. Wenn es so weitergeht, kriegst du noch eine Chance. Aber jetzt nochmal nur so für unter uns und ich rück näher ran. Du bist kein Doppelgänger, oder? Ich bin kein Doppelgänger. Ich sag das doch. Ich bin ein Mensch. Gut, dann hätten wir das ja geklärt. Hatte von unseren Charakteren schon mal jemand, also dann ja bewusst, zu tun in der Vergangenheit mit Doppelgängern? Oder hat davon irgendwas mal gehört? Gehört mit Sicherheit. Würde ich schon sagen. Das würde ich mal sagen, ist wahrscheinlich auf jeden Fall geläufig, klar, aber Kontakt gehabt? Nö. Okay. Frau Federschuh, etwas abseits, ist immer noch so etwas überfordert von der Situation, umrandet, also geht so ein bisschen abseits und fängt dann an, auf einem kleinen einen Mini-Zettel irgendwie, was zu schreiben. So, in der Zeit, wo das irgendwie so passiert. Und rollt dann diesen kleinen Zettel zusammen. Und sie hat so eine Weste und auch irgendwie so eine, weiß nicht, sie hat irgendwie aus irgendeiner Ecke, mag es aus den Haaren sein, mag es von irgendwas auf dem Rücken sein oder sowas, greift sie so ein Täubchen, macht da so ein Zettelchen hier so dran und macht dann Tschuschu und dann fliegt eine Taube dann weg mit dem kleinen Zettelchen. Die Katze gleich wieder, Taube, das ist ja interessant. Naja, ich würde eventuell sonst, mein Rabe müsste ja noch irgendwo rumdaddeln. Ich würde den sonst einfach mal versuchen lassen, diesen Zettel zu holen. Aber die Taube tackeln. Ja, ich finde das nicht cool. Ich rieche Verrat auf Schritt und Tritt. Ich bin eine Katze. Ist mir was umgefallen im Moment. Bin ich noch da? Ja, ihr hört mich noch. Mhm. Okay, mir war hier gerade was umgefallen. Ja, du kannst einfach mal, wie lösen wir das denn? Ein Angriff. Ich meine, das ist halt nur eine Taube und dein Rabe wird ja direkt kontrolliert. Er ist auch nur ein Rabe. Also ja, wir haben gerade auch nicht so viel Glück. Also ich würfel einfach mal ganz einfach mit einem B20 und wir gucken einfach mal, wer das höhere Ergebnis hat jetzt wirklich. Okay. 13. Die Taube versucht auszuweichen in diesem ollen Rahmen. 13. Oh, okay. Mein erster guter Wurf heute. Hohoho. Die beiden scheinen sich ja dann irgendwie, versuchst sie irgendwie umzutackeln oder was ich ist der will, Plan? Ich will den Zettel haben. Okay. Ihr verfangt euch dann irgendwie so ein bisschen. Die Taube versucht auszuweichen im Rahmen und macht irgendwie so ein bisschen seltsame Gelenke-Aktionen für eine Taube. Sehr Qualitätstaube. Und sie verschwindet für die anderen im Sturzfluch in so einem etwas dichteren Wald oder Buschversteck. Du kannst ihr aber soweit folgen und ich würde das erstmal so die Pesen jetzt um die Wette. Okay. Immer noch im Rahmen, so dass ihr, und das solltet ihr auch schreiben, Taube und Rabe. Und Frau Federschuh ruft auch, hey, du blöder Rabe! Nein! Lass mein Täubchen gehen! Wem schreibt ihr denn gerade Briefe? Hä? Ist das hier so nicht spannend genug? Oder zu spannend, was das hier für eine Veranstaltung. Wen haben Sie da eigentlich angeschleppt, Frau Federschuh? Moment mal, ich wohne doch auch in Samhold. Ja, das wohne doch auch in Samhold. Ich muss doch den Bürgermeister informieren, was hier los ist. Der muss doch Bescheid wissen, wenn ihr euch hier mit einer Abenteurerin anlegt und ihr anscheinend jemanden im Dorf mit reinbringt, die ein Monster sein soll. Das müssen doch alle wissen. Der Herr Bürgermeister hat uns hierher hingeschickt, also der weiß sehr wohl Bescheid. Ja, auf jeden Fall, das ist Imoen. Sie sollte mir helfen, im Mondsee dieses, ihr habt es doch selber gesehen, als dieser große Felsbrocken niedergegangen ist. Oder nicht? Den Brocken haben wir wohl gesehen, ja. Der ist auseinandergebrochen und der ist genau hier mit auch hier runtergegangen und sie sollte mir helfen, das zu untersuchen. Mit ein paar anderen Abenteuern, die bisher leider nicht wiedergekommen sind, aber das, naja. Und dann seid ihr gekommen. Eigentlich wollte ich hier nur mit dem einen schönen Tee trinken und warten, bis sie wiederkommen. Ja, das hat ja fantastisch geklappt, wenn er angegriffen wird. Ich muss sagen, dann hat sie unsere Freundin angegriffen. Ich finde, ihr seid hier ein bisschen in der Entschuldigungspflicht und nicht wir. Ja, aber ist sie jetzt nicht böse? Natürlich ist sie nicht böse, sie ist ja mit uns hier. Ja, das ist ja das Ding mit Doppelgängern. Du kennst doch Daria und mich. Ja, das weißt stimmt. Weißt du, dass natürlich. Wir nicht mit uncoolen Leuten rumhängen? Da gestikuliert du total genervt. Wir sind sehr picky, was unsere Gesellschaft angeht, das weißt du genau. Und deswegen kannst du dir ja vorstellen, wenn wir mit den beiden Flöten hier rumlaufen, dass die cool sind. Und sie meint dann so rüber, da ist was dran, Imoen. Da ist was dran. Das kann, ich als Federschuh muss sagen, das macht Sinn. Alle steht daneben, nickt. Hm? Ja. Die sind da wirklich also immer ein bisschen eigen. Fast so eigen wie ich in meinem Taubentürmchen. Na, stimmt ihr zu, ja? Ja. Naja, dann setze ich vielleicht doch lieber noch eine Kanne Tee auf und ihr erklärt das. Und ja. Und sie setzt sich in Bewegung zu diesem kleinen Feuerchen und den drei kleinen Zelten irgendwie so. Sie sagt, okay, ich mache jetzt Tee. Und dann setzt sich in Bewegung. Und schön, wie sie die Ruhe weg hat. Ja, ja, ihr habt das ja jetzt geklärt. Das ist ja. Einmal so anbobbert sein. Dalia, hast du noch Kuchen in der Tasche? Ich hätte gerne Kuchen. Vielleicht, vielleicht. Hast du nicht gestern Morgen erst Kürbiskuchen gebacken? Also ist davon nicht noch was übrig? Nix, guck Dalia sehr hoffnungsvoll an. Ihre kleinen Schnurrhaare zittern. Oh nein. Ich bin nicht so sicher, ob da noch was übrig geblieben ist. Ich denke ein bisschen nach Katzen schnurren. Dann schnurren so nach so einem kleinen, wie so ein kleines Schnarchen. Imoen steckt das Schwert wieder weg und richtet sich auf und sie meint dann zu euch, ich gebe euch einen Moment. Und dann nickt sie den anderen, diesmal auch bewusst und gerichtet an die anderen, nickt einmal euch allen zu und schließt dann in etwas Distanz natürlich der Frau Federschuh langsam auf, wirft nochmal einen Blick, nochmal prüfend, nochmal kurz zurück, aber schließt dann an, dass ihr zumindest, wie ihr wolltet, mal eure Ruhe haben kann, weil das war schon sehr, dass Frau Federschuh, also das, was ihr Frau Federschuh gesagt habt und was Frau Federschuh dann wiederum an Imoen gesagt hat, das hat wohl schon jetzt auch was bewirkt, sodass sie auch gesagt hat, okay, das sind jetzt 1, 2, 3, 4 Leute, die sagen, das ist cool, plus die betroffene Person, okay. Und sie setzt an, mit rüber zu gehen. Also sie geht rüber und ne, guckt nochmal zurück. Und ihr seid jetzt in, ohne dass die anderen euch irgendwie blauschen könnten oder hören würden, könnt ihr miteinander sprechen. Nix nimmt so sie hat ja so eine Kapuzenjacke, nimmt sie und wringt sie einfach mal so richtig schön aus. Einfach um so ein bisschen was von dem Wasser wegzukriegen und vielleicht fallen so ein paar Tropfen Richtung Azrael. Der springt sehr schnell zur Seite. Wäre es jetzt nicht aber ganz praktisch, wenn du Dalia anfährst, damit du dich wenigstens in irgendwas Felloses verwandelst, wenn dich das so nervt? Nix guckt ihn einfach fassungslos an. Ich soll den Fluch mit Absicht verwenden? Nutze ihn zu deinem Vorteil. Also, Dalia hält einfach mal so ihre, so praktisch als Angebot ihre Hand rüber, für den Fall der Fälle, dass sie auf das Angebot eingehen möchte. Was soll schon schief gehen? Nix guckt nur so, guckt zu Azrael runter, guckt so ihre sehr haarigen Hände an und kriegt ja auch so die kleinen Schnurrhaare mit, die sie so aus dem Augenwinkel sieht. Ich finde, das steht dir fantastisch. Du kannst auch einfach in der Form bleiben. Also sie seufzt und fasst so ganz, ganz vorsichtig so zu Dalia rüber und berührt so ihre Hand. Das wäre dann wieder ein Check, den ich jetzt aber auch mit 15, weil die Situation sich gerade wieder entspannt, mit 15 erstmal. Aber wir hatten drüber gesprochen, ne? Es ist das dritte Mal jetzt, auch vor allen Dingen in kürzester Zeit. Mhm. Probier erstmal, ob es soweit klappt mit DC 15. Ich hab eine 11. Und passiert irgendwas? Oder wie weit passiert irgendwas? Oder? Also es fährt quasi so wie so ein Schauder durch sie, also so ein kleines Zucken. Und es sieht so ein bisschen aus, als würden die Haare vielleicht einen Tick kürzer werden. Aber so, dass man es wirklich überlegen muss, okay, hat sich da jetzt gerade was getan, aber vielleicht sind die Ohren auch so ein bisschen kleiner geworden, aber wir sind noch davon entfernt, Richtung Mensch zu gehen. Und vielleicht ändert sich die Farbe. Habe ich auch gerade gesagt. Ein bisschen so rötlich, so ein kleiner rötlicher Stich kommt vielleicht so, wenn die Sonne so drauf fällt, sieht man vielleicht so einen kleinen, oh, mal bei weiß und rot, naja, vielleicht ist nächstes ein bisschen rosaner als vorher. Oh. Kupferschimmer. Du müsstest dir aber bitte aufschreiben, was der dritte Versuch jetzt, also der dritte Versuch, ob es jetzt gescheitert ist oder nicht, das war jetzt in dem Moment egal, ist der dritte Versuch, deswegen hast du einen Grad Erschöpfung, weil du sagtest, das ist ja alles sehr anstrengend. Der erste Grad Erschöpfung sagt aus, du bist bei Attributswürfen im Nachteil. Das ist jetzt schon blöd. So, eine lange Rast brauchst du dafür oder irgendein magisches Mittel oder dergleichen, um das auszugleichen. Eine lange Rast von 8 Stunden. Wenn du das trotzdem, wir hatten ja erstmal was so eine regeltechnisch ja so ein bisschen geschrieben, aber wenn du es trotzdem versuchen willst, dann sprechen wir nochmal. Oder wenn du in die Not kommst, das irgendwie nochmal machen musst oder sowas, dann sprechen wir nochmal. Okay. Also, ja. Nächstes zwar, ne, es hat sich offensichtlich was in ihr geändert, was ihr vielleicht, oder es ist offensichtlich, ne, was ihr vielleicht seht. Sie sieht es aber halt jetzt nicht. Sie achtet jetzt erstmal auf, sie guckt zwar auf ihre Hand, aber sie stellt halt fest, okay, es ist noch katzenartig und nicht menschlich. Und sie hat nicht denselben Ton oder menschliche Beschaffenheit. Das klingt gerade ganz schwierig. Sie sieht nicht aus wie Dahlia. Also zumindest ihre Hände nicht. Das sieht sie ja. Also zieht sie so ihre Hand zurück und guckt sie einfach weiter an und guckt dann so hoch zu Dahlia. Und guckt wieder runter und seufzt einfach nur so. Ich kann nicht. Ja. Ja, so ein Doppelgänger-Changeling bist du definitiv nicht, weil die können das einfach, wenn sie wollen. Also. Witzig. Ich finde es nicht witzig, flüstert sie so. Bisschen wütend, bisschen verzweifelt. Hey, es hilft alles, mit ein bisschen Humor zu sehen und dann daran zu arbeiten, die Dinge zu ändern, die man ändern möchte. Aber bis dahin kann man auch drüber lachen. Oh. Das war ein schlauer Satz der Katze. Das möchte ich jetzt nur noch mal hervorheben, gerade eben. Das ist schon. Tatsächlich, ja. Also ich habe 14 Wisdom. Ich bin relativ. Ja, aber ne, klug und witzig sind halt nicht identisch. Warum witzig? Ich weiß nicht, warum ich witzig gesagt habe. Ich berühre mich einfach echt. Also, ich habe eine 17 in Intelligenz, eine 14 in Wisdom und eine 12 in Charisma. Ich bin überall überdurchschnittlich. Da muss schon, ja. Ich bin nur schwach. Ich bin nur wirklich schwach. Dafür sind wir ein Team. Wir gleichen das aus. Außer so in der aktuellen Situation, I guess. Jetzt lassen wir unter den Tisch fallen. Okay, sorry. Never happened. So, aber da wäre natürlich die Frage, wenn jetzt Frau Federschuh hier am Start ist mit irgendwelchen Abenteuern, die sie irgendwo aufgegriffen hat, die aber eigentlich das Gleiche wollen wie wir, nämlich diesen See untersuchen. Ich könnte mir vorstellen, dass das Gleiche, was den Magen verdirbt von den Goblins, das ist, was die sich angucken wollen, wenn da irgendein riesiger Stein oder sonst was in den See gefallen ist. Und wenn das irgendwie so ein Weltraumstein ist, ist das vielleicht auch das Ding, was Eras hat Farben sehen lassen. Nach Farben schmecken lassen, vielleicht eher. Und hören. Ich bin mir sicher, der hat wirklich Farben gehört. Ja. Vielleicht schauen wir uns, vielleicht laufen wir mit denen mit und lassen die mal ein bisschen die Arbeit für uns machen und gucken uns an, was da so passiert. Und dann, wenn wir merken, die machen Schwachsinn, dann gehen wir halt unsere eigenen Wege und aber gucken erstmal. So Stärke in Nummern, ne? Und wenn dann da irgendwelche Weltraummonster aus dem Stein kommen, dann fressen sie vielleicht auch erstmal die anderen. Die Imoe zum Beispiel. Ich hätte nichts dagegen, wenn die von irgendeinem Weltraummonster gefressen wird. Ich auch nicht. Ich übertreibe drastisch nur Dahlia und zwinker nix so zu. Mach ich nicht. Nichts Murmel, ich auch nicht. Dahlia ist nicht begeistert von dem Vorschlag, aber nicht, weil sie besorgt um die Begleitung wäre, sondern einfach, weil sie die Begleitung vielleicht gar nicht als Begleitung haben möchte. Du, es ist ja ein, wir sind ja ein Team. Azrael bestimmt hier nichts. Ihr könnt hier alles, könnt alles ausdiskutieren. Also ich bin mit diesem Vorschlag einverstanden. Ich müsste nur mal ganz kurz hinter dem nächsten Baum und der geht so zum nächsten Baum und verschwindet dahinter. Er hat schon viel. Nicht wieder Wasser. Ich glaube, er hat schon viel Seewasser. Es ist viel Seewasser reingegangen. Wahrscheinlich muss jetzt auch viel Seewasser wieder raus. Sehen wir ihn einen Regenbogen kotzen oder? Ich würde gerne nochmal kurz in den Familiar hüpfen und prüfen, ob die Taube wirklich zu Samhold fliegt. Und wenn sie das tut, dann breche ich die Verfolgung ab. Die, wo du dich wieder reinversetzt, die Richtung ist wohl auch richtig gewesen. So, das wäre gern Samhold gewesen, aber Rabe ist soweit sogar schon wieder auf dem Rückweg mit so ein paar geplusterten Daunen irgendwie, aber nicht seine eigenen, wohl eher von der Taube und hat diesen Zettel in einer Klaue und ist schon wieder auf Rückweg. Sehr gut. Ich riskiere mal nicht, ob der Rabe geschickt genug ist, den Zettel im Flug auseinanderzufalten, sondern ich warte, bis er wieder bei uns ist. Bis wir ihn lesen. Smart. Ich nur noch mal kurz bevor, weil es ist fast 23.30 Uhr, ich wollte nur noch mal kurz fragen, also die eine Sache passiert, der Zettel kommt in Azrael und auf dem Zettel steht nur kurz zusammengefasst eigentlich das, was gerade ihm hier passiert ist, so in ganz kurzen Worten Abenteurer weg, Imuen, Doppelgänger gefunden, Kampf, die Namen der Gruppe und unklare Situation. Sehr viel steht da noch nicht mal irgendwie so. Azrael würde ergänzt einmal die Fakten, streicht Doppelgänger durch, beschreibt kurz Goblins, sind wahrscheinlich vom See vergiftet, kümmern uns um den See und unterschreiben mit A und gibt den Zettel zurück an Abraxas und würde den dann einmal zurückschicken. Und das schicke ihn tatsächlich zu Samhold. Ich weiß ja nicht, wo Frau Federschuh den hinschicken wollte, aber ich schicke tatsächlich den zu Samhold und dann ist er wahrscheinlich ein bisschen weg, aber das ist erstmal sein Job. Das ist auch so, es läuft schon relativ viel Kommunikation als Dorfbewohner, kann ich euch das Info soweit mitgeben, dass Frau Federschuh schon so ein bisschen Informationszentrale, so ein bisschen ist in Hinschicken, Zurückschicken in andere Siedlungen oder nach Lautwasser oder dergleichen. Also es ist jetzt nicht so untypisch, die ist auch ein bisschen seltsam. Aber sehr, naja. Ansonsten, wenn ich das richtig verstehe, ihr wollt dann auch zum Lager euch erstmal hinbewegen? Zu den anderen? Den Tee kochenden Leuten? Ja, und das sind auch nur die beiden. Wie gesagt. Mit sehr viel Skepsis würde Dalia sich nähern, ja. Ja, also ich glaube, wir warten noch schon noch auf Eras und wenn der sich wieder zurück... Ja, der kommt auch hinter dem Baum hergehuscht und zuppelt so, also richtet so seine Kleidung, die ja jetzt unter anderem auch durch den Kampf etwas durcheinander geraten ist, vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Und schließt so auf. Er ist auch tatsächlich von der Kampfsituation, aber auch von seiner, ja, ich sag mal, wahrnehmungsverändernden Erfahrung auch sichtlich erschöpft und ist sehr angetan von der Idee, ein Lager sozusagen anzusteuern, um auch einmal so durchzuatmen und vielleicht auch irgendwie ein bisschen Pause einzulegen. Wir müssen nur darauf achten, dass das Wasser für den Tee vielleicht nicht aus dem See kommt, weil ich nicht weiß, ob die abgekocht die Wirkung vergeht. Ich glaube, die Goblins haben ihr Wasser auch gekocht und es hat nicht geholfen. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Also. Sie haben versucht, Suppe zu machen. Ja. Und. Nix guckt so rüber. Ich gönne ihr den Durchfall. Ja, aber wir sollten den Tee nicht trinken, wenn wir auch einen Tee, wenn wir auch einen Becher kriegen. Das meine ich nur. Und als ihr könnt dann halt nach dem Gespräch oder während ihr euch hinbewegt und sprecht, kommt ihr auf so ein kleines, wirklich notdürftiges Lager, wo was auch darauf schließen lässt, dass da mal mehr Leute waren, wo einerseits ein paar offensichtliche Zauberzutaten irgendwie liegen, wo Frau Federschuh mehrere Dokumente irgendwie ausgebreitet hatte auch. Da sind so, irgendwie so ein bisschen Sitzgelegenheiten um so ein Feuer rum. Es köchelt da irgendwie noch mal ein bisschen Tee. Es ist da auch anscheinend irgendwie noch mal ein bisschen Proviant und dergleichen ist da auch irgendwie platziert. Man sieht auch unter anderem auch ein kleineres Fässchen, was darauf schließen könnte, dass da entweder Wasser drin ist oder vielleicht irgendein Alkohol oder so dergleichen. Und was mit als erstes passiert, als ihr zu den Leuten zu den beiden aufschließt, ist, dass Imoen einen hölzernen Becher mit Henkel gen Nyx trägt, ihn ihr den entgegenstreckt und meint dann in etwas betretener Stimme Gutbeere und sie hält hier diesen wahrscheinlichen Gutbeerentee, streckt sie dir irgendwie entgegen.